Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Mit deiner Gegenwart, wir danken dir, dass du hier bist. Mit deiner Herrlichkeit, mit deinem frischen Wasser. Oh, mit deinem Lebensstrom. Halleluja, ich sehe so, wie wirklich sein Lebenswasser hier durch uns fließt und ausgegossen wird. Halleluja, wir schwimmen in diesem Lebenswasser. Halleluja. Oh, wir tauchen ein, wirklich in dein Lebenswasser, werden völlig durchgespült. Danke, aller Schmutz von der Welt oder was auch immer war, geht raus, lass dich wirklich völlig reinwaschen. Sein Wasser wäscht dich rein, sein Wasser heilt, sein Wasser befreit, sein Wasser nimmt alles weg. Oh, wir danken dir, Herr, für dein lebendiges Wasser. Oh, danke, Herr, du bist das lebendige Wasser. Wir trinken von dir. Wir trinken von dir. Und trink mal, nimm mal richtig tiefe Schlucke. tiefe Schlucke. Herr, wir trinken von dir. Wir nehmen tiefe Schlucke von dir. Tiefe Schlucke von dir. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, und wir werden gesättigt. Deinem Strom. Oh, ist alles drin, weißt du, in seinem Wasser sind alle Nährstoffe drin, die du brauchst. Wenn du dich gefragt hast, habe ich alle Nährstoffe? Dann trink von seinem Wasser. Trink von seinem Lebenswasser, das alles drin in Fülle und Überfluss. Oh, wir preisen dich, Herr. Unkontaminiertes Wasser. Gesundes Wasser, das gesund macht. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Dass die Zellen verjüngt, weißt du, wenn dieses Wasser in die Zellen kommt, werden sie ganz jung. Oh, danke, Herr. Dein Wasser verjüngt uns. Gefunden von dir. Wir haben dich gefunden, Herr. Du hast zuerst uns gefunden. Danke, Herr. Wir preisen dich dafür, dass wir nicht mehr verloren sind, dass wir irgendwo rumsausen und gar nicht wissen, wo wir hingehen. Sondern danke, Herr, dass du uns ja, aufgesammelt hast. Halleluja. Dass wir auf irgendwelchen Wegen unterwegs waren und dass du uns auf deine Spur gesetzt hast. Wie ein Wagen, der nicht auf dem Gleis war. So hast du uns auf dein Gleis gesetzt. Danke, Herr. Danke, Herr. In deinem Wagen ist Herrlichkeit. In deinem Wagen ist Freude. In deinem Wagen ist Feiern. Weißt du, wir feiern. In seinem Wagen ist Festfreude. Festfreude. Oh. Gefeiert. Unser Herr liebt es zu feiern. Wir lieben es auch zu feiern. Herr, wir feiern dich heute Abend. Herr, wir feiern dich heute Abend. Wir feiern dich heute Abend. Wir feiern, wir freuen uns in dir. Wir freuen uns in dir. Wir freuen uns in dir. Oh, entschlag dich allem anderen. Tu alles andere weg. Tu alles andere weg. Tu alles andere weg. Tu alles andere einfach weg. Feierkleider, innerlich und äußerlich. Oh, wir tanzen mit dir, Jesus, wir tanzen mit dir, Jesus, wir tanzen mit dir, Jesus, wir tanzen mit dir. Oh, wir tanzen mit dir. Wirklich aus den Tiefen. Halleluja. Der Heilige Geist ist uns eingezogen. Wir schöpfen von dir. Das ist eine Quelle. Das ist eine Quelle. Danke, Heiliger Geist, dass heute diese Quelle in Aktion kommt. Halleluja. Diese Quelle in unserem Innern, die sprudelt. Die sprudelt. Die sprudelt. Oh, die sprudelt. Oh, Halleluja. Bring sie zum Sprudeln. Danke, Herr. Danke, Herr, für Sprudelwasser. Sprudelwasser, Sprudelwasser. Lebendiges Wasser. Oh, Halleluja. Oh, danke, Herr, dass du Fülle und Überfluss gibst. Danke, dass wir nicht gerade so genug haben, sondern dass wir vollen Überfluss haben. Sag mal, ich habe vollen Überfluss. Ich habe vollen Überfluss. Ich habe vollen Überfluss. Ich habe vollen Überfluss. In allen Bereichen. Voller Überfluss. Es ist ein Wasser, das geht auf alle Bereiche, geht in alle Bereiche jetzt deines Lebens. Oh, das geht hier raus nach Filderstadt und tränkt alles. Es geht dir nach Stuttgart, überall hin. Oh, wo du wohnst. Im Livestream, wo ihr wohnt, da geht das Wasser. Geht raus, es bleibt nicht verborgen, sondern es geht raus mit uns. Danke, Herr, wo wir sind, da ist dieses lebendige Wasser. Oh, danke, Herr. Danke, dass wir nie mehr auf dem Trockenen sitzen. Sag mal, ich sitze nie mehr auf dem Trockenen. Das ist vorbei. Das ist für immer vorbei. Wir können gar nicht, wenn du Jesus hast und der Heilige Geist ist in dich eingezogen, dann kannst du nicht mehr auf dem Trockenen sitzen. Herr, wir danken dir, dass wir echt für niemals mehr auf dem Trockenen sitzen, sondern dass wir in Fülle und Überfluss leben. Dass wir dieses Leben weitergeben. Oh, dass wir es kultivieren in uns und dass wir es weitergeben, dieses Leben. Oh, Halleluja, danke, Jesus. Oh, Halleluja. Ich hatte jemanden gesehen und du hast Probleme mit den Händen oder Hand oder Fingern. Gibt es da jemanden, der mit der Hand oder mit den Fingern irgendwie Probleme hat? Halleluja, wo hast du Probleme? Dort. Der Name Jesus. Wir sagen euch im Namen Jesus, diese Schmerzen in den Fingern weichen jetzt im Namen Jesus. Befehle ihn zu verschwinden, raus jetzt in Jesu Namen aus Dani, jetzt komplett raus im Namen. Wir ziehen die wirklich raus, wir ziehen wirklich diese Schmerzen raus, sie gehen völlig raus, die kommen nicht wieder im Namen Jesus. Völlig raus aus dir in Jesu Namen. Lass es einfach los. Ich sage auch jede Erinnerung daran, es löscht jetzt in deinem Inneren jedes Schmerzgedächtnis, jede Erwartung unbewusst kommt wieder, ist zerbrochen im Namen Jesus. Ich danke dir für vollkommene Heilung jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Yes. Amen. Du ergreifst es und es gehört dir nicht mehr wieder. Amen. Amen. Amen. Wuhu. Jesu Namen befehle ich jetzt jedem Geist der Arthrose, dich zu verlassen. In dem Namen Jesu, ich sage alles, dieser Schmerz auch geht raus in Jesu Namen, auch als deine Berufung in Jesu Namen, die behindern möchte, in Jesu Namen. Ich breche es in dem Namen Jesu, sei frei und los jetzt von diesem Schmerz. Ich setze jetzt genügend Gelenkschmiere frei in Jesu Namen, genügend Knorpelmasse, vollkommen Gesundheit und kein Schmerz mehr in Ewigkeit, sage ich im Namen Jesus. Weder an diesem Finger noch an irgendeinem anderen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für vollkommene Heilung und Wiederherstellung. In Jesu Namen. Und nie mehr ein Schmerz. Amen. Amen. Halleluja, dieser Strom, der fließt und er fließt in dir und er fließt in dir, um ihn weiterzugeben. Halleluja, Halleluja, streck dich aus. Vielleicht hast du schon was empfangen oder empfängst jetzt. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas, empfängt jeder etwas vom Herrn, was er weitergeben kann. Halleluja, von dieser unendlichen Kraft, die in uns fließt. Halleluja. Danke, Jesus, um zu heilen, um zu befreien, um zu segnen. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja. Ja, komm zu mir, wenn du was empfangen hast, genau für uns alle oder für eine Person. Also einmal für Gemeinde sah ich, ich weiß nicht genau, was das gläserne Meer für eine Bedeutung hat, aber ich sah das gläserne Meer, wie wir auf dem gläsernen Meer erst eingetaucht sind und dann das, was du gesagt hast, dass Gott seine Braut vorbereitet, so wie Sabrina und Fabian sich vorbereiten für die Hochzeit, so bereitet Gott uns vor für seine Braut, als seine Braut und hat uns neue Gewänder angezogen und ich sah so verschiedene Sprechblasen und zwar einmal eine Uhr, die zeigte genau 0 Uhr an und ich glaube, dass ein neuer Tag bevorsteht, eine neue Zeit bevorsteht. Dann sah ich verschiedene Sprachen und das sah ich für Fabian, für Sabrina, für Jutan und für einige andere. Ich sah, dass Gott euch einfach versetzt an Orte, wo ihr nie denkt, dass ihr da hinkommt. Und ihr werdet Sprachen gebrauchen können, die ihr nicht könnt. Aber in dem Moment, wo ihr sie braucht, könnt ihr sie. Und ihr werdet Menschen zu Jesus führen wie noch nie. Und sie werden in sein Reich hineingezogen. Ich sah für Georg, ich sah für euch und für dich, Irina, sah ich neue Bücher. Also nochmal ganz neue Bücher, die direkt vom Thron Gottes kommen, nochmal in einer Intensität, wie es noch nie da gewesen ist. Und diese Bücher werden bereit sein und zur Geburt kommen. Auch CDs sehe ich neue, die zur Geburt kommen. Und ich sehe, wie wir alle wirklich neu schwimmen und vorwärts gehen. Amen. Halleluja. Halleluja. Genau, was hast du empfangen, was du weitergeben möchtest? Also ich hatte ein Bild, es waren ganz viele Birnen, ganz dicht gepackt, so richtig schöne Birnenfrüchte. Und dann noch das Wort, siehe, ich mache alles neu. Amen. Genau, nimm das für dich. Halleluja. Viel Frucht kommt hervor aus uns. Das ist, ja, um dem Vater Freude zu machen. Der Vater freut sich, wenn wir viel Frucht bringen. Und wir uns auch. Halleluja. Was hast du empfangen? Ich habe noch eine Zyste gesehen, die sich auflösen soll. Jemand ist hier, du hast eine Zyste im Unterleib und das soll sich auflösen in Jesu Namen. Bei dir? Okay. Das ist vor kurzem festgestellt worden, oder? Aber sie wächst immer weiter. Die hatte so auf 6,5 einen Eierstock. Okay, okay. Dann setzen wir jetzt die Kraft Gottes da drauf frei. In Jesu Namen streckt einfach alle eure Hände aus. Ah, in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine himmlische Laser-Power jetzt, Herr, die einfach auf diese Zyste sich jetzt richtet. In dem Namen von Jesus. Und ich befehle, diese Zyste jetzt zusammenzuschrumpfen, diesem Gewebe sich aufzulösen jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Ich befehle auch dem gesamten Unterleib in die göttliche Ordnung zu kommen, sodass sich keine neuen Zysten mehr bilden. In dem Namen von Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für deine Kraft, Herr. In Jesu Namen, Herr. Oh, in Jesu Namen, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Weißt du, auch wenn du noch nie was weitergegeben hast, mach's aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu deinen Geschwistern. Dein Herzenswunsch und lass deine Pläne gelingen. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du unsere Herzenswünsche kennst und sie erfüllst. Amen. Halleluja. Juhu. Du bist ein so guter Gott, Herr. Wir lieben dich, preisen dich. Danke, Herr. Wirklich was zu bekommen. Erwarte, dass der Vater zu dir spricht. Du bist seine Tochter oder sein Sohn, sein Schaf. Das heißt, seine Schafe hören seine Stimme. Halleluja. Auch diese Dienstage sind dazu da, damit wir es noch besser seine Stimme hören. Und er will segnen. Er will so gerne segnen. Halleluja. Ich hatte während des ganzen Lobpreises so ein Bild, wie wir alle gemeinsam vorm Thronsaal, im Thronsaal stehen, vor dem Thron Gottes. Und aus dem Thron Gottes so ein Liebesstrom, also wirklich so Wasser ausgeflossen ist und uns alle eingeflossen, so eingeschlossen hat. Und als du eingestiegen bist, Irina, ist Jesus aufgestanden und ist zu uns runtergekommen, durch diesen Liebesstrom durchgelaufen und hat jeden von uns in den Arm genommen und berührt und jeden da abgeholt, wo wir waren, ja, und so willkommen geheißen. Wir sind eins in diesem Liebesstrom. Oh, wie gut ist unser Herr. Er liebt uns so. Mhm. Da will ich direkt anknüpfen. Es ist egal, wo du gerade stehst, und es ist egal, hinter welcher Tür du dich vielleicht auch gerade versteckst. Es ist, nimm das richtig auf, so wie sich's jetzt gerade hier anfühlt. Und immer wenn du gerade anfängst, eine Tür zwischen Gott zuzumachen, dann guck, dass du so schnell wie möglich, auch wenn sich's manchmal komisch anfühlt und du denkst dir, ey, jetzt hab ich das gemacht, so kann ich jetzt gerade nicht kommen, ich muss, keine Ahnung, was ihr denkt, oder ich muss das auch zu mir selber sagen. Manchmal denke ich mir, okay, jetzt muss ich warten, bis eine Zeit verstrichen ist, bis es mir leicht fällt, um gewisse Dinge, um Vergebung zu bitten. Und einfach für mich und auch für euch, guckt, dass ihr so schnell wie möglich diese Sache wegkriegt zwischen euch und Gott, dass ihr nicht zulasst. Je mehr Zeit verstreicht, desto schlimmer wird es. Je länger Dinge brauchen, bis sie ans Licht kommen, desto mehr können sie euch einnehmen, desto mehr können sie euch einfangen. Deswegen guckt, dass ihr das so schnell wie möglich wegkriegt und dass ihr immer wieder in so eine Atmosphäre wie hier zurückkommt. Immer wieder. Und wenn ihr sagt, es ist unter der Woche, es läuft nicht mehr, ihr kommt sonntags in die Gemeinde und es ist am Mittwoch, ist es schon weg, dann kommt öfter und guckt, dass ihr regelmäßig eure Sachen zwischen Gott wegpackt. Und wie gesagt, er nimmt euch das nicht übel. Es ist, wie Fabian gesagt hat, er läuft durch und er nimmt dich mit, gerade genau da, wo du stehst. Also ich habe ziemlich am Ende vom Lobpreis, da bin ich auch ziemlich zusammengesackt, da habe ich diese Wärme und das Licht gespürt. Da ist eine Tür aufgegangen und zwar über uns allen. Also ich habe geglüht, mein Kopf, als ob mir jemand irgendwie einen Heizkörper gerade hingestellt hat oder so. Mir sind gerade auch die Tränen gekommen. Und zwar ist es eine Tür aufgegangen. Für uns alle. Und geht ins Gebet. Betet zum Vater. Sucht die Bindung zum Vater. Jesus hat die Arme geöffnet. Und er hat gesagt, wir sollen zu ihm kommen. Die Tür steht offen. Ich habe ziemlich lange, eigentlich bis eben immer, eine Rakete gesehen, die aufgestiegen ist. Und da kam so richtig viel Energie unten raus, so ne, wie halt bei einer Rakete. Und dann sah ich die auch in riesig. Und dann immer in diesem Zustand, wo was rauskam. Und wir steigen wirklich auf, wir sind immer im Aufstieg, einmal auch als Gemeinde. Und dann war dieser Zustand wirklich dieses Aufsteigen. Es gibt keine Bodenhaftung mehr. Sieh dich nicht mehr so im Irdischen, weil du bist da nicht mehr. Du bist davon frei. Du kannst auch herrschen, ja, darüber, weil du bist oben. Du gehst immer noch höher. Es gibt immer nur ein noch höher. Sieh dich so. Immer noch höher. Immer noch enger mit dem Vater. Immer noch näher. Also ich habe noch Raketen gesehen und zwar, wir haben die Raketen abgeschossen und das sind unsere Gebete und wir sollen unser Gebet nicht unterschätzen. Sie sind so mächtig und so stark und der Feind, seine Strategie ist, ganz klar unser Gebet einfach ja, uns davon abzuhalten, uns abzulenken. Aber wenn wir dranbleiben und beten, dann ist jedes einzelne Gebet wie eine Rakete, dass die Finsternis, also in die Finsternis Löcher reinschießt und durch diese Löcher kommt das Licht Gottes und erstrahlt alles und die Finsternis muss Stück für Stück immer mehr weichen durch unsere Raketengebete. Amen. Hallo, Halleluja. Also wir beten Raketengebete. Und jetzt macht unser wunderbarer Andreas weiter, gibt uns das Wort. Rakete. Beginnt die ganze Zeit dieser Halbsatz aus der Offenbarung, ist der, glaube ich, aus der Mitte entspringt ein Strom. Ja. Aus der Mitte entspringt ein Strom. Aus dem Baum des Lebens, aus der Mitte entspringt ein Strom. Ja. Und du musst einfach rein in diesen Strom. Du musst rein in diesen Strom. Viele sind schon drin. Wenn du nur nicht drin bist, spring einfach jetzt rein. Da ist Kraft, da ist Leben, da ist Fülle. Ja, Kraft, Leben und Fülle. Kraft, Leben und Fülle. Da ist seine Fülle da. In diesem Strom. In diesem Strom der Verheißung, weißt du, und aus dir auch kommt ein Strom hervor. Aus deinem Inneren kommt ein Strom hervor. Genau dieser Strom des Lebens kommt auch aus dir hervor. Es sprudelt, er sprudelt, er sprudelt. Und es sprudelt immer mehr. Ja. Also wenn du aus eigener Kraft lebst, wird dein Leben ziemlich anstrengend mit der Zeit. Ja. Ja. Genau, das hast du auch gemerkt. Und Jesus ist die Alternative, ja. Auch wenn du schon dein Leben Jesus gegeben hast, hast du immer wieder auch die Alternative, aus eigener Kraft zu leben oder aus seiner Kraft zu leben. Ja. Gott lässt sich ja frei, der Heilige Geist lässt sich frei. Ja. Aber es braucht manchmal auch eine gewisse Zeit, bis du es lernst, ja, dass es ohne seine Kraft nicht geht. Ja, dass du aus seiner Kraft lebst, ja. Und dann brauchst du auch noch Zeit zu lernen, dass die Kraft ja schon da ist. Weißt du, du brauchst auch gar nicht mehr auf irgendwas zu warten, dass noch irgendwas käme, weil es ist ja schon da. Weißt du, die Kraft ist ja schon da. Der Heilige Geist ist ja schon da. Der ist ja schon hier. Weißt du, und du kannst es glauben und es ergreifen. Es ergreifen, weißt du. Die Bibel sagt, glauben und ausharren. Glauben und ausharren. Glauben und ausharren. Ja. Ausharren ist so ein sehr altes, ungeliebtes Wort, aber eigentlich bedeutet es nicht weichen wollen. Ja. Es bedeutet, ich will da nicht weg. Ich stehe da drauf und es gehört mir. Weißt du, es gibt dieses, Gott hat sein Volk ins verheißene Land geführt. Das verheißene Land, das war verheißen, ja, und es musste aber noch eingenommen werden, weißt du? Und da war auch die Botschaft, ja, da wohnen die ganzen Riesen und was weiß ich, in dem verheißenen Land, gehe ich jetzt woanders hin und suche mir woanders ein verheißenes Land oder bleibe ich da? Bleibe ich in dem, was mir Gott gesagt hat? Weißt du, du hast immer die Wahl, ja? Ja, bleiben beim Plan A oder gibt es für dich dann auch einen Plan B oder C? Ja, wenn Gott jetzt nicht funktioniert hat, dann nehme ich Plan B. Ja, und Plan C ist auch nicht schlecht. Ja, es ist vielleicht nicht gleich ganz A, aber C ist doch besser als gar nichts. Ne? Aber die infiziert sind, sage ich mal, wirklich von seiner Herrlichkeit, die wollen nur den Plan A, weißt du? Du stehst auf dem Plan A, ja, und du lässt dir nichts anderes vorgaukeln, ja. Du nimmst dich den leichteren Weg, ja. Du bleibst da stehen, ja, und lässt dich auch nicht beirren, ja. In der Welt ist das manchmal Sturheit, aber du bist nicht stur, weißt du, diese negative Komponente. Du bist einfach, du harrst einfach aus. Harren. Harren. Kommt nicht von Haaren auf den Zähnen. Du stehst da, weißt du, im Lobpreis führt plötzlich dieser Luther ein, ja. Da gibt's ja diesen, diesen Satz von ihm, ich stehe hier und kann nicht anders, ja. Ich stehe hier und kann nicht anders. Weißt du, wenn ihr da den Plan B oder den Plan C genommen hätte, es hätte keine Reformation gegeben, ja. Plan A, ich kann nicht anders, weißt du? Und so bist du auch, ich stehe hier und ich kann nicht anders. Ich stehe hier und ich kann nicht anders. Im Wort Gottes steht, aus meiner Mitte fließt ein Strom, ja? Aus meinem Inneren, ja? Fließen lebendige Ströme, ja? Das kommt raus, ja? Ich stehe hier und kann nicht anders. Wenn ich die Hand auflege, werden die Leute gesund, ja? Ja? Ich stehe hier und kann nicht anders. Wenn ich gebiete den Dämonen, da weichen die. Ich stehe hier und kann nicht anders, und wenn ich auf die Schlangen und Skorpione treten, da sind sie Matsch. Ja, ich stehe hier und kann nicht anders. Ich stehe hier und kann nicht anders, weißt du. Du kannst einfach nicht anders, weißt du. Du hast ja diese neue Natur, die kann nicht anders. Die kann nur mit ihm oder eben gar nicht, weißt du. Du kannst nur mit ihm oder gar nicht. Ja, und gar nicht ist keine Alternative, also geht's nur mit ihm, ja. Ja, du bist alternativlos glücklich, ja. Ja, das ist die Alternative, weißt du. Im Psalm 1 steht, du bist einer, der an Wasserbächen gepflanzt ist, wie ein Baum an Wasserbächen, ja. Und dein Laub weckt niemals und du bringst deine Frucht hervor zu seiner Zeit, ja. Und alles, was du anpackst, das wird dir gelingen, weißt du, ja. Wenn du manchmal vor einem Scherbenhaufen stehst, ja, dann sagst du, ich kann nicht anders, ich bin hier und alles wird mir gelingen. Auch wenn es gerade nicht so aussieht, weißt du, alles wird mir gelingen. Du bist ein Sturkopf, ja. Für Gott bist du ein richtiger Sturer, ja, so ein, der hat eine harte Stirn und der kann nicht anders, ja, ja. Ja, und für den Teufel ist das die einzige Therapie, ja. Du weichst nicht. Du weichst nicht, weißt du, du bleibst einfach stehen. Du musst ja nicht viel machen, einfach da stehen bleiben, wo du gerade stehst. Ja, du kannst nicht anders, ich bleib hier stehen und alles andere wird sich beugen, alles andere wird gehen, weil du bist ja nicht allein, du hast ja den Vater im Hintergrund, ja, der ist ja da, weißt du, dein Gott ist ja da, der steht ja hinter dir, weißt du, hast du gewusst, dass du einen Vater hast, der hinter dir steht, ja, er steht hinter dir, ja, mit seiner ganzen Macht steht er hinter dir, ja, er steht hinter dir, ja, und guckt, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest, ja, heißt so schön, ja. Er befiehlt seinen Engeln über dir, ja. Ja, nichts kann dich trennen von seiner Liebe, ja, ja, ja. Kannst auch nichts dafür, dass du geliebt bist, ja. Ja, kann auch nichts dafür, ja. Wie heißt, was habe ich heute gelesen? Nicht hierin ist die Liebe, dass wir geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, ja, dass er unsere Sünden trägt, ja. Ja, da drin ist Liebe, dass Gott, der hat sich verguckt in dir, ja. Schau mal zu deinen Nachbarn, ja, und sag zu ihm, er hat sich verguckt in dich, ja. Ja, ja, wie bei Sabrina und Fabian, die haben sich auch verguckt, ja. Und Gott hat sich jetzt in dich verguckt, ne? Er hat sich verguckt, ja, da kannst du nichts machen, du bist einfach, er ist verliebt und du bist verliebt, also habt ihr euch verguckt, ja, und dass die Liebe die trägt, weißt du, die trägt. Die, seine Liebe trägt, weißt du. Jesus ist der Fels in unserem Leben, weißt du, wenn du da drauf stehst, da stehst du einfach fest, da kann dich nichts aus der Bahn werfen, ja. Dann können sie toben und brüllen und können schreien und was auch immer, der eine sagt das, der andere sagt das Gegenteil und da hinten sagt auch noch irgendwas, aber du stehst fest, weißt du, du stehst fest auf sein Wort, ja. Du lässt dich überhaupt nicht rausbringen, ja. Ja, auch wenn deine Seele das manchmal nicht kapiert und jammern will oder heulen will, ja, aber du stehst fest, ja, Seele braucht manchmal eine Austeilung, und da ist ja alles zu doof oder so, ne. Aber du stehst einfach fest, ja. Du kennst die Spirenzi, das ist ja so, wenn du Kinder hast, ja, ist manchmal so, weißt du, die schmeißen sich, wenn sie ihren Willen nicht kriegen, schmeißen sie auf den Boden, strammeln mit den Füßen, ja. Was machst du jetzt als Elternteil, ja? Ja, gibst du nach, ja? Du willst ruhen, die Nachbarn gucken schon, alle gucken aus dem Fenster, ja? Dein Kind liegt auf der Straße, ja? Und strammelt mit den Füßen, heißt die bösen Eltern, ja? Sag, ja, irgendwann hört's auf mit den Strampeln. Und so ist auch mit deiner Seele, irgendwann hört's auf zu bocken, ja? Du bleibst einfach fest auf seinem Wort stehen, ja. Ist alternativlos glücklich. Alternativlos glücklich, ja. Alternativlos glücklich. Sag mal, alternativlos glücklich. Ja, genau. Dein Schicksal. Amen. Ah, du kannst nochmal einen richtig guten Schluck zu dir nehmen, kurz zwischendurch. Einfach so die kurze Pause nutzen, ja, nochmal so einen Schluck nehmen. Ja, weil Gott ist da. Gott ist da, ja. Gott ist da und überall, und wenn Gott da ist, ja, können wir einfach ziehen, da können wir nehmen, ja. Und Gott ist heute in unserer Mitte, Gott ist da bei dir zu Hause, ja. Du kannst auch zu Hause trinken, jederzeit, ja. Gott ist immer da, ja. Er ist immer bei dir, er will dich immer füllen, ja. Er will dich immer, weißt du, Gott ist wirklich, ja, wirklich dieser liebende Vater, weißt du, der immer hinter dir steht, neben dir steht und einfach sagt, jetzt schiebe ich noch eins rein und eine Portion Liebe, noch eine Portion Freude und die, ja, weißt du, noch den Frieden dazu, der einfach so, der umhüllt dann alles, ja. Das ist unser Gott, ja. Weißt du, Gott möchte, unser Vater möchte uns glücklich sehen, ja, wie es der Andreas gerade schon gepredigt hat, ja. Er möchte uns glücklich sehen, er möchte, dass es uns gut geht, ja. Er möchte nicht, dass wir uns abmühen müssen mit allen möglichen Dingen, sondern er möchte, dass wir glücklich sind. Er möchte, dass wir wirklich, ja, einfach, ja, hervorkommen, ja, dass wir ein Leben haben, wirklich in Lockerheit, in Leichtigkeit, ja. Das möchte er für uns, ja. Und diese Dinge sind da, ja, diese Dinge sind da. Die Frage ist immer nur halt so die Sache unseres Blickwinkels oder unserer Perspektive, ja. Weil wir können uns immer entscheiden, schauen wir auf Umstände, ja. Was ist da schon wieder los, ja. Oder schauen wir eben darauf, was Gott für uns bereitet hat. Ja, gehen wir ins Wort, ja, die ganzen Verheißungen, ich meine, die ganze Bibel ist so voller Verheißungen. Da musst du gar nicht lang suchen. Ja, wirklich. Ja. Du kannst dir einfach das Wort nehmen, ja. Und liest einfach mal durch, ja. Ich meine, das hilft. Ja, klar, ist so die Bibel. Genau. Mein Tipp für euch heute Abend. Lest einfach mal in der Bibel. Genau. Kann ich euch empfehlen. Kann ich euch empfehlen. Ja, der Pro-Tipp ist dann noch, du schreibst dir dann auch noch was auf, ja. Schreibst dir die Verheißung auf, ja, die du findest. Ja, kannst du machen. Und hängst dir irgendwo auf, sichtbar, ja. Wo du dich immer wieder dran orientieren kannst, ausrichten kannst. Und ja, Gott möchte uns einfach immer mehr geben. Und wenn wir können das anzapfen, jederzeit, weil wir leben ja auf dieser Erde im natürlichen Bereich, aber unser Leben, wenn wir neu geschaffen sind aus Gott, ist es ein Leben im Himmel, aus dem Himmel, auf dieser Erde. Ja? Und so leben wir. Das heißt, wir zapfen einfach immer das an, was im Himmel ist, und wir bringen es auf die Erde. Ja? Und genau, jawohl. So schaut es dann und aus, ja, anzapfen, ja. Ich finde es super, wie ihr heute mitmacht, ja. Das finde ich. Ihr setzt es genau, gleich nochmal einen Schluck Leben dazu. Aber das ist was. Der Teufel will immer versuchen, uns das wegzunehmen. Ja, der Teufel will dir einreden, hier Umstand, da blöd, hier komisch, ja, hier funktioniert's nicht. Aber Gott hat wirklich das beste Leben für uns. Ja, und wir können es anzapfen, wir können es uns nehmen. Wir schauen nicht auf die Umstände. Ich hatte, genau, das muss ich euch noch sagen. Fällt mir gerade ein, und zwar hatte ich einfach, wenn's drum geht, ja, wie wir einfach belastet sind oder was unsere Seele oder unserem Körper noch anhängt. Ich bin irgendwie über die Stelle gekommen, wo Jesus zu dem Gelähmten sagt, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Ja. Und irgendwie kam mir das so. Ich meine, er hätte ja einfach nur sagen können, steh auf und geh. Also, sei geheilt und geh. Ich habe mich dann gefragt, wieso sagt er, nimm deine Bahre und geh? Ja. Ja, aber und mir kam das dann einfach so, er möchte wirklich, dass nichts, was jemals irgendwie der Teufel in deinem Leben gemacht hat oder jemals, was dir angehaftet ist oder wo du krank warst oder irgendwas war, dass irgendwas zurückbleibt. Weil wenn er zu dem Lahmen gesagt hätte, geh, und die Bahre wäre noch da gewesen, dann wäre das quasi eine Erinnerung dran gewesen, hey, da war doch mal ein Lahmer, der da immer gelegen ist. Ja, und Gott möchte wirklich das alles rückstandslos wirklich rausnehmen, ja. Und so wirkt Gott, ja. Er nimmt die Dinge weg, wenn irgendwo Krankheit ist, wenn irgendwo Mangel ist, er nimmt es weg und es ist wirklich so, wie wenn es nie gewesen wäre, ja. So wirkt Gott. Das betrifft körperliche Heilung, das betrifft seelische Heilung, ja. Also ich habe selber immer wieder das erlebt, teilweise, wenn Gott Dinge aus meiner Seele rausgenommen hat, ja, ist wirklich, die sind wirklich weg. Also ja, ich kann mich dann oft wirklich nicht mehr dran erinnern. Wirklich. Also manchmal sind es andere Leute, die irgendwie mich dann vielleicht irgendwann wieder da drauf kriegen oder so, wo ich dann denke, ach ja, stimmt, ja, tatsächlich, da war mal was. Das war irgendwie ein Riesenproblem für mich oder keine Ahnung wie, ja. Aber es ist weg, ja. Und Gott nimmt diese Dinge einfach völlig raus. Er wischt es völlig weg. Er nimmt alles weg, was der Teufel jemals in deinem Leben getan hat. Das will er einfach komplett wegnehmen, ja. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihm vertrauen, ja, dann führt er einfach uns raus aus diesem Ding, ja. Und wenn ich bei der Stelle noch ein bisschen weitergehen darf, und zwar, er hat dann, dieser Lahme hat es dann rumerzählt, ja, und hat dann gesagt, ja, ich bin geheilt worden, ja, mit seiner Bahre. Und dann kamen die Pharisäer und haben seine Bahre gesehen und haben gemeint, wieso trägst du deine Bahre am Sabbat? Ja. Ja. Also so sind sie irgendwie draufgekommen, ne? Also jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob sie zeitgleich erkannt hatten, dass er vorher gelähmt war, aber irgendwie haben sie ihn auf seine Bahre angesprochen, ja? Und ja, und die Pharisäer haben sich da wirklich dran gestört. Die haben sich dran gestört, ja? Und genauso, glaube ich, wirkt der Teufel manchmal, ja. Der will einfach an diesen Sachen, die irgendwo anhaften, ja. Der versucht, irgendwo wieder reinzuschießen oder versucht, dich da irgendwie zu greifen, ja. Aber das lassen wir nicht länger zu, ja. Amen. Amen. Sondern wir gehen wirklich auf das, was Gott sagt. Wir gehen auf die Wahrheit, wir gehen auf das, was Gott für uns bereitet hat, ja, auf das Leben. Wir gehen wirklich immer auf das Leben, ja. Und auf alles andere, dem geben wir einfach nicht mehr so viel Beachtung, ja. Wir nehmen unseren Stand ein, das ist klar, ja, und wir proklamieren und wir sprechen und wir beten, ja. Aber oftmals geben wir den Sachen einfach gar nicht mehr so viel Beachtung, sondern wir stellen uns drauf, du hast von Andreas schon gehört, ja, wir stellen uns wirklich auf diese Dinge, wir sind hartnäckig, ja, diese Hartnäckigkeit, ich fand das gut, wie es der Andreas gesagt hat, ja, wir bleiben einfach da drauf, wir weichen nicht von dieser Sache ab, ja, sondern wir bleiben drauf im Glauben, ja, und das ist, ja, weißt du, diese Glaubenshartnäckigkeit, ja, das ist wirklich eine gute Sache, ja. Einfach drauf zu bleiben und zu sagen, ich lasse mich nicht jetzt von Umständen irgendwie irreführen oder von Umständen leiten, ja, sondern mein, du sollst auch nicht hart werden, ja, also dein Herz sollte nicht hart werden bei irgendeiner Sache. Du solltest immer offen sein, also Gott sollte uns immer leiten können, ja, aber wir sollten nicht geleitet sein von irgendwelchen Umständen, ja, sondern ihm zu vertrauen, ja, uns ihm anzuvertrauen, einfach zu hören und zu schauen, was er tut. Ja, wenn die Umstände irgendwie groß sind, gerade in deinem Leben, wenn der Berg vor dir immer größer wird, ja, und Gedanken kommen und was auch immer, schau auf ihn. Weißt du, geh in die Ruhe, ja. Es ist einfach manchmal diese Gegensätze, wenn es um dich rum super laut ist und du kaum irgendwie oder Schwierigkeiten hast, irgendwie deine Gedanken loszubringen, dann geh in die Ruhe. Geh in die Ruhe. Ja, geh ins Wort, ja, oder keine Ahnung, schließ dich ein, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn halt lauter Leute ständig um dich drum sind oder so, dann geh trotzdem in diese Ruhe, such einfach diese Verbindung zu deinem Vater, such das einfach, ja, und weißt du, dann nimmt er es einfach weg, ja, weil da drin ist immer die Lösung. Die Lösung ist wirklich immer in dieser Verbindung mit deinem Vater, die Lösung ist immer im Himmel, ja. Die Lösung ist immer aus dem Übernatürlichen heraus. Daraus schenkt er Lösung dann im Praktischen, ja. Natürlich macht er das, ja. Gibt uns Ideen, ja. Gibt uns Lösungsansätze, wie wir Dinge ergreifen. Aber die Lösung kommt nicht aus unserem Durchdenken, sondern die Lösung kommt immer vom Vater. Amen. Amen. Danke. Schava. Obwohl, Shigi ist hier höher im Kurs, glaube ich, so. Shigi. Ich weiß gar nicht, wo ich predigen soll. Hier zum Hochzeitsdings, ne, so die ganze Zeit. Kraft meines Amtes. Nein, Quatsch. Hier die Trinker. Wisst ihr, was mein Lieblingswort in der Bibel ist? Glück. Wegen Gluck, Gluck, Gluck, weißt du so? Weißt du, warum die Bibel sagt, wir sollen heilige Hände erheben? Weil dann siehst du aus wie ein Kelch, dann passt mehr rein, weißt du so. Ja, so, das war Anzapfen Kelch. Ich erzähle euch mal von meiner Lieblingsperson in der Bibel. Hast du eine Lieblingsperson in der Bibel? Außer Jesus, ja, sagen wir mal, nicht so religiös. Ja, hallo Jesus. Hast du eine Lieblingsperson außer Jesus, außerhalb von Jesus in der Bibel? Meine ist eine Person, die hat noch nicht mal einen Namen in der Bibel. Ich finde sie ziemlich klasse. Die heißt die blutflüssige Frau. Wirklich meine Lieblingsperson in der Bibel. Und ich liebe diese Story, ja. Das ist so, ne, wir kennen sie, ne. Jesus war auf dem Weg, ein 12-jähriges Mädchen zu heilen. Und da war diese Frau, die hatte Blutfluss, die durfte nicht im Camp sein, die musste außerhalb des Volkes leben, weil die war ja blutflüssig, ne? Die durfte nicht im Volk sein, das war eine Verbannte, ja, und was macht sie? Sie hört von Jesus und schleicht sich so durch die Fußmenge, Volksmenge, ne? Und was ich so interessant finde, ist ja, dass tausende von Leuten um Jesus herumstehen, richtig? Das heißt, die quetscht sich da durch, wir kennen die Story, und ich glaube, dass da viele waren, die... denen es körperlich nicht gut ging, ja, die ein Leiden hatten, ein Gebrechen hatten. Ich glaube nicht, dass das die einzige Person war, der es körperlich schlecht ging. Und die schaffte es, sich da irgendwie durch die Menge zu kämpfen, rührt von hinten die Quaste von dem Gewand von Jesus an und erlebt auf einmal körperliche Heilung. Und was ich so an dieser Story liebe, ist, dass Jesus anfängt, ein Gespräch mit ihr zu führen. Ne, so, du hast tausende von Menschen, du hast die Volksmengen, die feiern Jesus, und du hast diese Frau, die keinen Namen in der Bibel hat, und die hat auf einmal eine Audienz mit dem König. Ich liebe das, ne, die sitzt auf einmal da und hat sich da durchgekämpft und spricht mit Jesus, führt eine Unterhaltung mit Jesus, und das ist etwas, was ich liebe. Und ich habe mal über diese Stelle nachgedacht und meditiert, und dann habe ich die Frage gestellt, warum wird dieses Detail beschrieben, wie die Frau rührte die Quaste des Gewandes von Jesus an. Ich meine, hätte da nicht stehen können, die tastete Jesus an, also warum hier dieses Detail von Quaste, des Saumes, des Gewandes von Jesus? Und hab so angefangen mal so in meiner Bibel rumzublättern und bin irgendwann bei 5. Mose oder so gelandet, oder 3. Mose, 4. Mose, keine Ahnung, irgendwo im Mose heißt es, ne, dass die Israeliten sich eine Quaste an ihr Gewand machen sollten, um sich an die Gebote Gottes zu erinnern, richtig, schon mal gelesen sicherlich, ne? Und damit sie dem Herrn folgen und sich an die Gebote halten. Und ich dachte mir so, Jesus brauchte doch nicht diese Erinnerung, sich an die Gebote zu halten. Er war ja Gott, und warum hatte er diese Quaste an seinem Gewand? Ja, so war es vielleicht prophetisches Symbol, so, na, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? Aber auf einmal ist mir eine Sache bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht hatte. Und das passt so ein bisschen zu dem, was Andreas gerade gesagt hatte und was Tobi auch gerade gesagt hatte. So, ich glaube, dass die Frau, diese blutflüssige Frau, eine Verheißung gesehen hat. Sie hat gesehen vor ihrem geistlichen Auge, ey, wenn ich in die Nähe von Jesus komme und diese Verheißung anfasse, ja, die Quaste, Erinnerung, Gott, erinnere dich an meine Gebote, an meine Verheißung, und das Ding anrühre, passiert etwas in meinem Leben, passiert eine Aktivierung, passiert eine Freisetzung, passiert ein Durchbruch in meine Verheißung hinein. Und ich meine, die Verheißung hat ja ganz viele andere um Jesus herum auch, ja, Jesus ist gekommen, um die krank zu heilen, das wussten die Leute, ja, Jesus hat ja nicht zum ersten Mal an dieser Stelle eine Person geheilt, sondern ganz viele schon zuvor. Das heißt, diese Verheißung, die stand offen im Raum, Jesus will Menschen heilen. Und es ist diese Frau, die sich von hinten hinein durchkämpft durch die Volksmenge, und sie rührt diese Quaste an. In anderen Worten, hey Gott, erinnere dich an die Verheißung über meinem Leben, erinnere dich an das, was du über meinem Leben ausgesprochen hast. Und was passiert? Sie erlebt die Kraft Gottes. Sie erlebt, wie der Durchbruch Gottes in ihr Leben hineinkommt. Und ich glaube, das ist etwas, was Andreas und Tobi gerade gesagt haben, was wir immer lernen und praktizieren dürfen. Ich meine, hast du eine Verheißung über dein Leben? Also ich habe so ein paar. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die ganz viele Verheißungen über ihr Leben haben und immer wieder zum nächsten Propheten gehen und sagen, ey, gib mir ein prophetisches Wort. Und ich denke mir immer so, ey, hast du das eine prophetische Wort schon erfüllt, dass du schon wieder das nächste willst? So, wir sind so, darf ich das Wort geil hier benutzen? Wir sind so oft so prophetiegeil geworden, ja? Und ich denke mir so, ey, lasst uns doch in die Erfüllung von dem reinkommen, was Gott gesagt hat. Und wenn du das gemacht hast, dann geh doch weiter, dann geh den nächsten Step. dann such das, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, Gott sucht wirklich Menschen, die eine Verheißung von ihm empfangen haben und sagen, Gott, es ist mir egal, ob die Menschen die anderen Menschen um dich herum in ihre Fülle ihrer Verheißung kommen oder nicht, aber ich will in das hineinkommen, was du über mein Leben gesagt hast. Ich lass dich nicht hier weitergehen, bis ich deine aktivierende Kraft in meinem Leben erlebt habe. Ich lass dich nicht hier an mir vorbeigehen, bis ich erlebt habe, wie du in meinem Leben durchgebrochen bist. Gott, ich lass dich nicht an mir vorübergehen. Ich muss sehen, wie die Fülle der Verheißung, die du über meinem Leben ausgesprochen hast, aktiv und lebendig und erfahrbar und erlebbar in mir und durch mich wird. Das will ich sehen, Gott. Das ist das, was wir sehen wollen, oder? Wir wollen ja nicht am Ende des Tages nur in den Himmel gekommen sein. Ich meine, es ist cool, am Ende des Tages in den Himmel gekommen. Ich meine, es gibt keinen besseren Platz und keinen besseren Ort, als oben angekommen zu sein. Aber ich glaube, dass wenn Gott gewollt hätte, dass wir nur in den Himmel kommen, hätte nach unserer Bekehrung so machen können. Hat er nicht, richtig? Hat er nicht. Und anscheinend sind wir auch noch nicht erdrückt worden, ja? Also hat Gott was vor mit deinem Leben. Gott hat was vor mit meinem Leben. Gott hat was vor mit unserem Leben. Und ich glaube, er sucht dieses Hartnäckige, was sagt, ey Gott, ich will sehen, wie die Verheißungen, die du über meinem Leben ausgesprochen hast, ich will sehen, wie sie Realität werden. Ich will sehen, wie sie in Existenz kommen. Ich bin nicht bereit, hier einfach nur ein Status Quo-Leben zu führen, einfach nur Carpe Diem, nutze den Tag, aufstehen, schlafen und so weiter. Ich will sehen, wie du real wirst durch mich. Ich will sehen, wie du durch mich in diese Welt hineinkommst. Ich will sehen, wie dieser Kanal des Himmels durch mich fließt. Amen. Die Damen trinken wieder. Ich will das sehen. Und ich finde das so krass, dass es in dieser Story nur diese eine blutflüssige Frau gesehen hat, wie die Verheißung Gottes lebendig wurde, in ihr, obwohl tausend Leute drumherum standen und sich die Frage gestellt haben, was wäre wenn? Was wenn doch? Ich meine, du, weißt du, als Jesus im Boot mit seinen Jüngern saß und ne, die Wellen und sowas, gab 12 Jünger, richtig? Und einer ist auf dem Wasser gegangen. Einer ist aus dem Boot gestiegen. Einer hat sich die Frage gestellt, was wenn doch? Während sich 11 andere die Frage gestellt haben, was wenn nicht? Was wenn doch? Was, wenn das Wasser dich doch trägt? Was, wenn du doch in die Fülle deiner Verheißung kommst? Was, wenn das doch funktioniert, was der Vater über dein Leben ausgesprochen hat? Was, wenn jedes Wort, was aus seinem Mund gesprochen wird, wirklich Wahrheit und Leben ist? Was, wenn er wirklich durch seine Worte kreiert und erschafft? Weißt du, jedes Mal, wenn Gott zu deinem Leben spricht, jedes Mal, wenn Gott in dein Leben hineinspricht, dann immer mit der Intention, etwas zu erschaffen. Gott sprach und es ward Licht. Jedes Mal, wenn du prophetisches Wort bekommst, Gott baut dein Leben durch sein Wort. Gott baut dein Leben durch seine Verheißung. Die Frage ist jetzt, bist du bereit, da hineinzugehen? Bist du bereit, aus dem Boot zu steigen? Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer mit Jesus einzulassen? Und die Frage nach, was wenn nicht, hinter dir zu lassen? Weißt du, ich träume von einer Gemeinde, die auf dem Wasser Fußball spielt. Weißt du, ich träume von einer Gemeinde, die so verrückt ist, die so hingegeben ist, die so radikal ist, die so sich in Jesus verloren hat, dass sie das Einzige, was sie tun einfach kann, ist, ihm nachzufolgen. Einfach ihm hinterher, Jesus, ich muss da sein, wo du bist. Alles andere ist zwecklos. So wie der Andreas gesagt hat, es gibt keine andere Alternative für Deutschland, als dass du und ich, wir als Gemeinde, in das hineinkommen, was der Vater für uns hat. Es gibt für dieses Land keine andere Lösung, als dass wir, die als Söhne und Töchter Gottes, in unsere Position hineinkommen. Dass wir die Verheißung, die der Vater über dir und mir ausgesprochen hat, dass wir sie nehmen und sagen, Gott, ich will kein bedeutungsloses Leben mehr führen. Ich will nicht mehr einfach nur gelebt haben, um am Ende ein Haus, Auto und tolle Klamotten gehabt zu haben. Ich will etwas sehen und erlebt haben, was wirklich einen Ewigkeitswert hat. Ich will was sehen am Ende des Tages, was wirklich einen Fingerabdruck auf dieser Welt hinterlassen hat. Ich will am Ende des Tages in meinem Grab liegen und wissen, etwas hat sich wegen mir verändert. Etwas hat sich wirklich wegen mir verändert. Willst du das nicht sehen? Ja, ich will das sehen in meinem Leben. Können wir? Ja. Yeah. Oh, ich bin tief und entspannt gerade. Das kommt einfach vom Wort Gottes. Wenn du die ganzen Verheißungen, ja, die Gott dir gegeben hat, einfach siehst das Gute, was er dir alles gegeben hat, was er dir alles geschenkt hat. Weißt du, da wirst du entspannt. Da brauchst du keine Angst mehr zu haben, brauchst dich nicht mehr fürchten, brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, sondern du kannst einfach in der Gegenwart deines dich liebenden Papas leben. Und das ist es, was unser Vater für uns will. Er will, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Weißt du, er liebt uns so sehr. Und wenn wir so beschäftigt sind mit Sorgen, mit Nachdenken, dann ist unsere Beziehung wie getrübt, weil unsere Beziehung ist dann, wir haben zu unseren Sorgen eine Beziehung, zu unseren Ängsten eine Beziehung. Wir reden mit unseren Ängsten, wir reden mit unseren Sorgen. Und mit wem sollen wir reden? Mit unserem Vater. Siehst du den Knackpunkt, ja? Und deswegen ist so wichtig, was jeder Einzelne auch vorher gesagt hat, dass wir uns nicht rausbringen lassen, dass wir auf dem Wort stehen, ja, dass wir an dem Wort festhalten, uns festkrallen, dass wir wie eine Briefmarke auf dem Brief, auf dem Briefkuvert kleben am Wort Gottes. Weißt du, dass nichts zwischen uns passt, zwischen das Wort Gottes und uns. Weißt du, eine Briefmarke, die auf dem Kuvert draufklebt, die kriegst du nicht mehr weg. Und genauso kleben wir am Wort Gottes. Also wir kleben dran, ja, wir lassen es nicht mehr los. Da gibt's doch so Kleber, die, wie heißen denn die? Ja, diese Sekundenkleber, wo das geht doch dann nimmer ab, ja. Und genau so, ja. Genau so ist es mit dem Wort. Du nimmst die Verheißung, zum Beispiel Philipper 4,19. Mein Gott aber, eine meiner absoluten Lieblingsstellen, wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Du nimmst diese Bibelstelle, Sekundenkleber drauf und zack. Zack. Zack, sie klebt an dir, sie lässt dich nicht mehr los, diese Bibelstelle. Und du denkst darüber nach, du meditierst darüber. Und während du darüber nachdenkst, während du darüber meditierst, während du draufstehst, während du zur Arbeit fährst, während du in der Pause bist, während du mit der Straßenbahn unterwegs bist, mein Gott aber wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und weißt du, was passiert? Dieser Kleber, dieses Wort übernimmt dich immer mehr und mehr und mehr. Und deine Beziehung zum Vater wird wieder tiefer. Sie wird wieder inniger. Du weißt, mein Gott ist für mich. Er wird mich nie verlassen. Nichts kann mich von ihm trennen. Er ist alle Zeit für mich. Egal, ob es stürmt oder schneit, egal wie es aussieht. Mein Gott ist für mich. Er will all meine Bedürfnisse erfüllen. Und du ergreifst diese Verheißung für deine Situation und sprichst sie über deine Situation aus. Und weißt du, was passieren wird? Du wirst immer entspannter. Du wirst immer lockerer. Deine Seele atmet auf und sagt, boah, endlich muss ich nicht mehr kämpfen. Endlich hat's die Astrid erkannt. Weißt du, es geht um Bewusstsein, dass wir uns bewusst sind, was wir bekommen haben. Ja? Und wir landen immer wieder bei Jesus, was er vollbracht hat, was er aus uns gemacht hat. Was wir alles geschenkt bekommen haben durch sein Erlösungswerk am Kreuz. Was wir geschenkt bekommen haben von ihm. Weißt du, das ist so unfassbar. Ich habe heute Morgen die Geschichte von Josef gelesen. Und ich kenne sie. Die kennt jeder von uns. Aber die hat mich so fasziniert. Ich war so fasziniert. Ich musste sie ganz lesen. Und weißt du, was da dabei passiert ist? Das war so der Hammer. Ich habe so einen Trost empfunden, als ich die Geschichte gelesen habe. So ein Trost sprang mir aus diesen Worten, aus dieser Geschichte entgegen vom Josef. Weil weißt du, das siehst du, egal was ist, ja, wenn du von Menschen verleumdet wirst, von Menschen verraten wirst, von Menschen verkauft wirst. Du gehst deinen Weg, gehst treu mit Gott, ohne Mullen, ohne Knullen. Und du beharrst auf dem Wort. Beharrst. Du beharrst auf dem Wort. Und du weißt ja, wie es mit Josef ausgegangen ist. Er war der zweithöchste Mann im Staat. Und der Pharao hat ihn über alles gesetzt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Bleib dran, bleib drauf. Lass dich nicht durcheinander bringen. Lern Bibelstellen auswendig. Proklamier sie über deiner Situation. Denk, weißt du, denk an Gott, hab Gemeinschaft mit Gott, wann es immer geht. Egal, ob du auf der Toilette bist, ob du auf der Terrasse bist, ob du spazieren gehst. Weißt du, überall gibt's Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben mit Gott, kurz mit ihm zu sprechen, kurz über was nachzudenken. Weißt du, wir haben so viele Möglichkeiten am Tag, wo wir Gemeinschaft haben können mit Gott, außer unserer, Anführungszeichen, normalen Zeit mit Gott. Und das ist, was dich glücklich macht. Das ist, was dich weiterbringt. Und was die Beziehung zum Vater immer inniger werden lässt. Und was dich verändert, was dich transformiert, was dich immer mehr zum Liebenden machen lässt. Wo sein Licht, wo Gottes Licht immer stärker durch dich hervorkommen kann. Weil du einfach verbunden bist, inniglich verbunden mit dem Vater. Und weiß, er liebt mich, er lässt mich nie, nie, nie alleine, egal was ist. Er ist immer bei mir. Ich kann mich auf ihn verlassen. Und genauso, wie ich mich auf ihn verlassen kann, genauso beharre ich auf seinem Wort und habe Gemeinschaft mit ihm, wann immer es geht, für alle Zeit. Ist es nicht gut? Wow, so stark. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Ja, also für die mich nicht kennen, ich bin Johannes. Genau. Eigentlich habe ich gedacht, es ist aufregender hier zu stehen, aber gerade bin ich auch eigentlich echt gut entspannt. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Predigt vom Christian erinnert, wo es ums Glücklichsein geht, dass man den Frieden einfach für sich hat. Ich habe Kolosserbrief 3 gelesen, Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesen seid ihr ja auch berufen und in einem Leib. Und seid dankbar. Genau, das war das, was der Christian meinte, dass man eben dankbar sein sollte. Das, was da steht, das ist das Resultat, was man hat, wenn man eben im Geist unterwegs ist und wenn man einfach ein Leben lebt mit Gott. Und da einfach für mich auch als Ermutigung, das ist was, wo ich jetzt gerade anfange, das ein bisschen zu registrieren und zu lernen und einfach, also denke ich mir eigentlich jedes Jahr, immer wenn ich denke, okay, jetzt, es ist besser als letztes Jahr, aber ich fühle mich immer noch wie ein Kleinkind und ich kann immer noch mal einen Schritt und noch mal einen Schritt gehen. Genau. Als Ermutigung von mir an euch, wenn ihr merkt, dass es Dinge gibt, die euch schwerfallen oder die euch so ein bisschen abbringen, ein bisschen ablenken, ob es irgendwie, weiß ich nicht, einfach Dinge sind, die so in eurem Alltag drin sind, morgens aufstehen, das Handy liegt neben meinem Bett, erstmal drauf gucken, okay, 2, 3 E-Mails, Nachrichten beantworten oder irgendwas oder ihr einfach andere Angewohnheiten habt oder sowas. Ich zum Beispiel habe sehr viel Zeit am Computer verbracht und also halt Spiele gespielt, viel Videos geguckt und sowas. Und Option, was ich jetzt gerade aus dem Haus schaffe, ist mein PC. Genau, einfach um zu sagen, okay, raus damit. Oder auch zu sagen, mein Handy, Flugmodus rein und gar nicht mehr im Schlafzimmer lassen oder sowas. Und da kommt dann auch der Shift rein. Und da, ich habe mir gedacht, okay, am Anfang, jetzt habe ich so viel Zeit übrig. Mir ist langweilig, was mache ich? Aber wenn man das macht und einfach diese ganzen Sachen, einfach sein Leben ausmistet und es gibt immer irgendwas. Natürlich, ich gucke gucke immer, dass ich immer weiterkomme, aber einfach so die Sachen ausmisten. Man bekommt so viel Zeit und dann ist es super wichtig zu sagen, wenn man sich jetzt die Zeit genommen hat, dass man sie jetzt besser investiert. Ich habe super viel Zeit in Musik investiert und Orchester und alles und durfte jetzt letzte Woche am Freitag meine erste Probe haben und es war richtig gut und ich habe dafür andere Musiksachen einfach abgesagt. Ich habe gesagt, das ist weg jetzt mit so weltlichen Geschichten einfach und zu sagen, das, was hier auf der Erde ist, das hat mich nicht mehr so zu interessieren und ich muss mich nicht für die Welt investieren, sondern ich kann mich einfach fürs Reich Gottes investieren. Und das, ich will nicht hier stehen und ich bin ganz am Anfang und ich habe eine Menge anderer Fehler auch noch, also das ist jetzt nicht so, dass ich hier aber einfach für euch als Ermutigung und es ist egal, wie alt man ist oder wo man gerade steht im Leben, es gibt immer irgendwas, wo man ein bisschen kürzer treten kann, wo man rausschmeißen kann und wo man dann sagen kann, hey, ich investiere die Zeit, die ich jetzt übrig habe, die investiere ich für Gott. Und das kann Zeit für dich alleine sein, es kann Zeit sein, wo du, keine Ahnung, mit anderen Leuten irgendwie Termine ausmachst und denen einfach von Gott erzählst oder raus auf die Straße gehst und einfach dem Heiligen Geist zuhörst, aktiv irgendwas machst und sagst, okay, jetzt gehe ich irgendwie auf Leute zu oder sowas. Oder, keine Ahnung, lernst ein Instrument und machst Lobpreis, wenn du Zeit übrig hast. Warum nicht? Genau. Das einfach für euch. Guckt euch euer Leben an und es gibt immer irgendwas. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, nehmt die Zeit, die ihr für die Sache verwendet habt und investiert sie für Gott. Weil das sind die Dinge, die dann nachher den Glücklichkeitsfaktor erhöhen. Amen. Genau. Ah, das ist so gut. Halleluja. Gott hat uns wirklich geschaffen, in seinem Bild glücklich zu sein. Und glaubst du, dass Gott glücklich ist? Das muss man sich mal fragen. Ist Gott eigentlich glücklich oder macht er sich Sorgen um die Welt, dass das alles irgendwie gut ausgeht mit uns, mit jedem Einzelnen? Ich glaube, Gott ist ein Gott des Glaubens. Und ich glaube, er glaubt für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Er glaubt für jeden, dass es mit ihm gut ausgeht und dass die noch wirklich völlig auf einer anderen Spur sind, auf einer Gegenspur, auch, dass auch sie noch umkehren. Unser Gott ist wirklich ein Gott des Glaubens und wir sind seine Kinder und er hat diesen gleichen Glauben in uns hineingelegt, dass wir auch wir für jeden Menschen glauben können, egal wie weit er jetzt noch weg ist, egal wie schräg er noch ist. Und auch für uns selber natürlich, wo vielleicht noch Sachen sind, die noch anders gehören. Also eventuell. Also, genau. Kann man ja mal so in den Raum werfen. Gott glaubt an uns. Gott, weißt du, Liebe, wenn du jemanden liebst, dann glaubst du, dass das Beste in ihm hervorkommt, was Gott reingelegt hat. Halleluja, das ist so wunderbar. Und wir können, weißt, Jesus hat gesagt, wir lieben sogar unsere Feinde. Und wir glauben sogar, dass auch sie, dass auch in ihnen noch das Beste hervorkommt. Deshalb, wir geben niemanden auf, bevor er nicht tot ist, klar, dann kann man nichts mehr machen, das ist klar. Aber solange jemand noch lebt, sind wir echt hier auf dieser Erde, um die Menschen zu lieben und zu glauben, dass sie alle auf die richtige Spur kommen, dass sie sich alle für Jesus entscheiden, dass sie alle die richtige Abfahrt nehmen zu Jesus. Und es ist so wunderbar, weißt du, Gott hat uns diesen Auftrag gegeben, deshalb sind wir auch noch hier, weil du bist wie der verlängerte Arm von Jesus, wir sind wie der verlängerte Arm von Jesus. Eins ist wahr, wir brauchen total Gott, oder? Brauchst du Gott? Brauchen wir Gott? Unendlich. Und das andere ist auch wahr, er braucht uns. Ohne uns, wenn wir nur Geist hier rumsausen würden, könnten wir nicht viel machen, ja? Wir brauchen ihn und er braucht dich. Und es ist so gut und er hat so viel, also er hat sich in uns hineingelegt. Er hat sein ganzes Wesen in uns hineingelegt, damit wir als diese kleinen Jesuse, Jesusfrauen, Jesusmänner, über diese Erde gehen und all diese Kostbarkeiten, die er ist, die er in sich hat, um die weiterzugeben und um die Menschen wirklich zu lieben. Weil jeder Mensch auf dieser Erde möchte geliebt werden, letztlich. Ja, manche haben sich wirklich für Radikalismus oder was entschieden, aber eigentlich im tiefsten Inneren wollen auch sie geliebt werden, egal wie sie sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht mit dem Finger Menschen verurteilen. Wir sehen natürlich, was gut und böse ist, ganz klar, aber mit dem wahren Teil unseres Wesens und unserer Person sind wir Liebende. Und Glaubende. Ein Liebender ist immer ein Glaubender. Du kannst nicht ein Liebender sein, ohne gleichzeitig ein Glaubender zu sein. Und du kannst kein Glaubender sein, ohne gleichzeitig ein Liebender zu sein, weil es der durch die Liebe wirksame Glaube ist. Und wenn du merkst, du bist irgendwie im Glauben schwach geworden vielleicht, dann prüf mal, wandle ich in der Liebe? Oder ist irgendwas reingekommen, dass ich den richte, den verurteile, mich über den total ärgere? Ist meine Liebe irgendwie, habe ich die irgendwie ausgeknipst oder habe ich sie ausknipsen lassen, habe ich es zugelassen, dass die Liebe irgendwie nicht mehr so in mir lodert, ja, dieses Liebesfeuer, wie es schon gelodert hat. Und dann können wir sagen, Herr, es tut mir leid. Und ich möchte wirklich, Herr, es tut mir leid, wo ich manchen gegenüber nicht mehr der Liebe war. Vielleicht den Regierenden, wir hatten es am Sonntag mit den Beziehungen, vielleicht meinen Eltern, meinen geistlichen Eltern, irgendwelchen Autoritäten, dem Nachbarn, dem Blöden von nebenan oder wie auch immer. Du tust Buße. Er wird von seiner Blödheit umkehren. Nein. Du liebst und glaubst an ihn. Wir lieben unsere Nachbarn. Sag mal, ich liebe meine Nachbarn. Amen. Und wir lieben auch die Regierenden. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht vom Geist der Welt, der nicht der Geist der Liebe ist, anstecken lassen, sondern dass wir echt darauf, dass wir hartnäckig sind zu lieben. Wir sind hartnäckig zu lieben, wie Jesus hartnäckig war und ist zu lieben. Er hätte nicht ans Kreuz gehen können, wenn er nicht hartnäckig gewesen wäre zu lieben. Er ist mit dieser Hartnäckigkeit ans Kreuz gegangen, mit der Hartnäckigkeit, seinen Vater zu lieben und alles zu tun, was er ihm aufgetragen hat. Und uns zu lieben und uns zu sehen am Kreuz voller Liebe und zu sehen, boah, paar tausend Jahre später, da werden hier auf diesem Planeten ganz viele Millionen, hunderte von Millionen Christen sein. Halleluja, es werden immer mehr und es werden immer mehr und es werden jeden Tag mehr. Halleluja. Und die werden sich für die Liebe entscheiden. Die werden sich gegen Hass entscheiden. Die werden sich für die Liebe entscheiden. Und du bist so einer, Halleluja, der sich gegen Hass und gegen Richten entscheidet und sich für die Liebe entscheidet. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass wir Kompromisse mit der Wahrheit machen. Absolut nicht. Das machen wir nicht. Aber wir lieben. Ja. Und wir glauben, dass Leute, so wie wir, ich wurde geliebt, definitiv, also ich denke schon, ja, Verwandte und so haben für mich gebetet. Mein Bruder 100%. Und da waren Liebende, die uns reingebetet haben ins Reich Gottes. Und wir sind hier, um jetzt die zu sein, die andere, für andere glauben und die andere reinbeten in das Reich Gottes. Und es ist so eine herrliche Berufung. Das ist so eine wunderbare Berufung, die er uns gegeben hat. Und es ist ein Auftrag, der nicht schöner sein könnte. Das ist der beste Auftrag, den es gibt, ein Liebender zu sein, ein Glaubender, der seinen Auftrag hier fortsetzt. Halleluja. Und wir sind solche. Amen. Amen. Und ihr auch auf Livestream. Halleluja. Wow. Berauscht euch an der Liebe. Ha? Halleluja. Wie wär's mit Berauschen an der Liebe? Er hat mich ins Weinhaus geführt und sein Banner über mir ist Liebe steht im Hohen Lied. Das heißt, die Wirksamkeit im Himmel, die maximal alle anderen Wirksamkeiten aushebelt in unsere Seele, ist tatsächlich die Liebe. Amen. Wenn du so richtig, weißt du, wenn jede Faser deines Seins, jede Faser deiner Seele, deines Seins, deines Körpers durchdrungen ist mit dieser Liebe, weißt du, dann sind all die anderen Impulse plötzlich wie gelähmt. solange die Liebe noch nicht völlig übernommen hat, da können noch so Impulse durchkommen. Ja, das ist so Wut zum Beispiel, da kann da noch gut durchkommen. Aber was, wenn die Liebe kommt, das ist wie so eine göttliche Tablette, ja, die dich so anästhesiert dann in diesen negativen Impulsen. Ne? Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Ja. Also du merkst es eigentlich immer, wenn irgendwie diese anderen Impulse noch so durchkommen, Wut, Ärger, Stress, Angst, was auch immer, Sorgen, dann bist du noch nicht genug narkotisiert mit der Liebe im Endeffekt. Das heißt, dann brauchst du noch mal ein bisschen Shekinah-Liebe. Ja, Shekinah heißt der Herabkommen, ja, im Hebräischen. Herabkommen ist die herabkommende Herrlichkeit. Das heißt, du brauchst noch mal ein bisschen so, ja, dass es mal so durch dich durchgeht. Ja. Ja, ich meine, der Himmel ist ja offen über dir. Jesus hat den Weg frei gemacht. Das heißt, der Weg für die Shekinah in deinem Leben ist frei. Nur manchmal musst du dir einfach auch dessen bewusst oder das bewusst machen. Manchmal musst du dir dessen bewusst werden. Ja, genau, da kommt was herab. Ich stehe eigentlich ständig in diesem Tunnel oder wie auch immer, in diesem Portal drin, wo eigentlich ständig was runterkommt. Ja. Und das, was du dir am besten ziehst, ist tatsächlich die Liebe. Das Beste, was du dir ziehen kannst, ist die Liebe, weil das geht einfach über alles drüber und plötzlich ist all das andere, was vorher noch so groß war und so nah war, ist plötzlich total weit weg. Halleluja. Kannst du gerade mal ein bisschen ziehen, ja, mal so, einfach so in diesem Portal, ja. Also, der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Die Shekinah kommt auf dich herab. Jesus hat gesagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ja, dieselbe. Also, über dir strahlt der Herr auf, heißt es Jesaja 60. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das heißt, über dir strahlt die Liebe auf. Über dir lässt sich die Liebe herab. Ja, du bist wie dieser Hermon, auf den der Tau kommt, sozusagen. Ja, der Tau der Liebe Gottes. Ja, du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Du bist im Zentrum seiner himmlischen Behandlung gerade jetzt. Du bist in seinem Behandlungszimmer. Halleluja. Preist den Herrn. Das Gute ist, dass er dich nicht ohne Anästhesie operiert. Ja, das ist gut. Das ist manchmal wichtig. Das ist auch ein Grund, warum uns auch immer wieder mit Freude füllt. Ich meine, wo die Liebe ist, ist die Freude nicht fern. Warum füllt er dich mit Freude? Früher hat man beim Zähneziehen, hat man die Leute mit Lachgas betäubt, ja. Weil dann waren sie einfach jenseits der Schmerzempfindlichkeit. Und manchmal, weißt du, wenn Gott tiefe Dinge in dir tut, dann ist es wichtig, dass du einfach so, ja, dass du intoxicated bist, dass du, ja, diese himmlische Anästhesie, was auch immer, diese Liebesbetrunkenheit, diese, manchmal inzwischen ein bisschen Lachgas, ja, so ein bisschen, mal hier ein bisschen Lachgas und mal da ein bisschen Lachgas und, Shabba. Halleluja. Vielleicht muss mal deinem Nachbarn noch eine kleine Pille einwerfen. Kannst mal A machen. A. So. A. Genau. Ja. So. Ja. Ja, das ist wie beim Arzt. Weil ich glaube, dass Gott mächtig dabei ist, uns zu verwandeln, ja. Und der Johannes hat gerade heftige Sachen erzählt. Ne? All das, was er so erzählt hat, was er alles so rauswirft und so weiter, das kam mir so vor wie Wurzelziehen beim Zahnarzt irgendwie. Ja, da werden so manche eitrigen Zähne gezogen, alte Wurzeln rausgezogen und so weiter. Ja, und dann brauchst du ein bisschen Anästhesie, ja. Brauchst du ein bisschen himmlisches Lachgas oder Liebesanästhesie, einfach, dass diese anderen Empfindungen einfach mal so ein bisschen ausgenockt sind und plötzlich, weißt du, weil in der Liebe, das ist das Geniale, in der Liebe ist das alles wunderbar, also da sitzt du da und sagst, jawohl, zieh mir die Wurzel, jawohl, zieh's nur raus, ja, nimm mir einfach all diesen alten Schmodder, nimm ihn weg und so, ja. Da bist du völlig tiefenentspannt und sagst, jawohl, genau, gut, Herr, mach nur weiter, mach nur weiter, mach nur weiter. Aber so. So im nüchternen Zustand würdest du das gar nicht zulassen. Da würdest du sagen, würdest du schreien. Und sagen, es tut ja weh, so haben wir nicht gewettet. Schmerz. Ich dachte, mit Jesus gehen bedeutet Schmerzfreiheit bis an mein Lebensende. Halleluja. Aber es bedeutet nicht zwangsläufig Schmerzfreiheit bis an dein Lebensende, aber es bedeutet immer freien Zugang zur himmlischen Shekina, zur himmlischen Anästhesie, zur himmlischen Berauschung, zur, gibt es das Wort überhaupt, ne? Zur himmlischen, in letzter Zeit öfters Worte, die es nicht gibt, ja? Zur himmlischen. Zur himmlischen Übernahme. Ja, es ist diese Übernahme, weißt du, Übernahme ist wichtig, Übernahme. Übernahme. More. Halleluja. Glory. Shekinah-Gewicht. Glory. Shekinah-Gewicht. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Oi. Alle Aufgeregtheit kommt zur Ruhe. Shiva gada baba. Oi. Come on. Gib dir ruhig noch mal eine Pille, ist okay, ja? Ist okay, ich erlaub's dir heute Abend. Komm, Halleluja. Eine geht noch. Halleluja. Shekinah. Halleluja. Weißt du, dann sieht alles ganz anders aus. Ist genial, ja? Alles sieht ganz anders aus. Du siehst plötzlich ganz andere Dinge. Jemand hat mal gesagt, trink einfach so lang, bis du Dinge siehst. Ja, das... Bis du Dinge siehst. Ja, die Bibel fordert uns ständig auf, Dinge zu sehen. Und zwar Dinge zu sehen im Geist. Dinge zu sehen, die dein natürlicher Mensch vielleicht nicht sehen würde. Halleluja. Also warum trinken Alkoholiker Alkohol? Weil sie Dinge sehen wollen, die es gar nicht gibt. Aber die einfach schön sind. Die gut sind. Also im Geist, das Geniale ist im Geist, wenn du im Geist trinkst, dann siehst du Dinge, die es zwar vielleicht für den natürlichen Menschen scheinbar nicht gibt, aber die tatsächlich viel realer sind als das Natürliche. Die viel realer sind als das, was deine Seele dann immer so wahrnimmt oder deine Seele im Natürlichen immer so sieht. Ja? Deswegen sagt er dir in Jesaja 60, sagt er dir, steh auf, sei Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Das heißt, die Shekinah ist über dir aufgegangen. Sie hat sich positioniert über dir. Die Wolke der Herrlichkeit hat sich positioniert über dir. Es ist bewusst. In dem Moment, wo du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, hat sich die Wolke der Herrlichkeit über dir positioniert. Weißt du, und die will ständig herabregnen. Die einzige Frage ist jetzt nur noch die, bist du positioniert? Ja, ja, du bist positioniert durch Jesus, aber bist du auch in deinem Bewusstsein positioniert? Das heißt, richtest du dich darauf aus? Lässt du es auf dich regnen? Lässt du es über dir aufgehen? Siehst du es? Ja, Vers 2 sagt nämlich, denn siehe, du sollst sehen, ja, du sollst auf einer anderen Ebene sehen. Was sollst du sehen? Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Das ist nicht schwer zu sehen. Aber du siehst auch, und das sollst du sehen, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Siehe, über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Siehe es, wie die Herrlichkeit des Herrn über dir aufgeht und über dir erstrahlt. Wie die Herrlichkeit des Herrn herabkommt, in dein Leben hineinkommt, dich imprägniert, dich übernimmt, dich anästhesiert, dich glückselig macht, dich hineinkatapultiert in eine andere Dimension. Sieh es, über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Was sollst du noch sehen? Sieh es, es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Das heißt, sieh, dass du ein Anziehungspunkt bist für die Menschen, die suchend sind. Amen. Sieh dich als diesen Anziehungspunkt. Sieh dich als diesen Magnet in dieser Welt. Sieh dich als den, der diese Ausstrahlung hat, zu dem die Leute hingezogen werden, wo sie sehen, wow, auf dem sein Angesicht, da strahlt's ja. Weißt du, 2. Korinther 3 sagt, dass die Herrlichkeit auf unserem Angesicht größer ist als die Herrlichkeit auf dem Angesicht von Mose. Und der musste schon eine Decke drüber ziehen, damit die Leute nicht so erschreckt sind. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei uns, ne? Ich meine, ein paar von uns haben schon manchmal erlebt, dass Leute, du kommst irgendwo in den Laden rein und Leute laufen erschreckt davon. Das kommt manchmal vor. Ich hoffe, es ist wegen der Herrlichkeit und nicht wegen irgendwas anderem. Aber das sollen wir sehen. Verstehst du, das sollen wir sehen, dass die Herrlichkeit so von uns abstrahlt. Natürlich nicht, dass die Leute nur davonlaufen, sondern dass... vielleicht im ersten Moment, aber dass sie dann merken, wow, da ist was, da werde ich hingezogen, das anziehen, das will ich, das ist gut, da will ich hin. Halleluja, sieh es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Und jetzt sagt er nochmal, erhebe ringsum deine Augen und sieh im Geist, sag mal sieh. Sieh, und jetzt sag's mal so, wie wenn du wirklich drüber sehen würdest. Hör. Sieh. Also sieh auf einer höheren Ebene. Sieh auf einer höheren Ebene als der natürlichen. Sieh als einer, der voll ist mit der Herrlichkeit Gottes. Sieh als einer, der von diesem himmlischen, ich sag mal, Narkotikum erfüllt ist. Sieh als einer, der berauscht ist mit der Liebe. Sieh als so einer. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fernher und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen, sieh, und vor Freude strahlen, yeah. Strahlen, und dein Herz wird beben, bum, beben und weit werden. Explodiert in dir. Halleluja. Die Liebe explodiert in dir. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Halleluja. Auf die ganzen Kamele gehe ich jetzt nicht länger ein, die kommen dann hinterher. Halleluja. Aber Gott sagt, heb deine Augen auf und sieh. Amen. Schließ mal deine Augen und tu dich mal ganz bewusst wirklich verbinden, einfach mit dieser Shekinah Gottes, weißt du, die hier ist, die über dir ist, die im Raum ist und die herabkommt. Verbind dich mit dieser Shekinah und in dieser Shekinah sieh. Sieh dich. Oioioi. Im Zentrum dieser Shekinah. Sieh dich bestrahlt von der Herrlichkeit des Herrn. Halleluja. Halleluja. Seine Herrlichkeit strahlt auf über dir. Und wenn seine Herrlichkeit aufstrahlt über dir, weißt du, dann strahlt sie auch ab von dir. Also sieh dich strahlen, sieh dich strahlen. Oh. Stärker als jeder Leuchtturm. Bumm. Ständig, bumm. Geht das Licht aus, geht die Strahlung aus. Sieh dich strahlen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und dann sieh, wie diese Strahlung, die von dir ausgeht, welche die Menschen anzieht. Sieh es, wie sie einfach gezogen werden, wie sie einfach sagen, da muss ich hin, ich weiß auch nicht warum. Also, wir müssen nicht diejenigen sein, die die intelligentesten Sachen sagen. Also, die Leute kommen nicht wegen unserer Intelligenz, sondern sie kommen, weil sie eine Substanz spüren. Amen. Und damit sage ich jetzt nichts gegen Intelligenz. Es ist auch gut, wenn du intelligente Sachen sagst. Nur wenn du dich auf deinen Verstand verlässt, dann funktioniert es nicht. Also es ist nicht, du überzeugst die Menschen nicht mit deinen Argumenten, sondern es ist die Substanz, die von dir ausgeht. Also verbinde dich mit der Substanz. Ordne deinen Verstand der Substanz unter. Ja, es hat was mit Unterordnen zu tun, mit Hingeben. Ein Verstand der Substanz unterordnen. Deinen Verstand übernehmen lassen, weißt du? Und dann kann es manchmal so sein, du redest Dinge, es geht mir oft so, dann predige ich und dann denke ich, meine Güte, was redest du da für dummes Zeug? Gerade wenn so eine Salbung da ist wie jetzt, so eine Shekinah, dann denkst du, oh, was redest du da? Hoffentlich macht das Sinn. Aber weißt du, aus der Sicht Gottes machen Dinge irgendwie anders Sinn als aus der Sicht unseres Verstandes. Es geht darum, dich hinzugeben. Es geht darum, loszulassen. Es geht darum, deinen Verstand unterzuordnen. Und zu säen, im Geist zu säen auf dieser anderen Ebene. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Shama, Shama, Shama. Shama, Halleluja. Shama, Huch, Shama, Kosha, Hüya, Rabba, Niba. Wanda, heya, hoya, heya, hoya, hoya, heya, heya, heya, heya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya, hoya. Manchmal lösen die sinnfreiesten Worte die meiste Wirksamkeit aus. Das ist so, ja. Schama. Uiuiuiuiuiui. Also Leben im Geist heißt, es ist mir egal, was Menschen denken. Weil Leben im Geist heißt auch, mein Ziel ist, dass Menschen weniger denken. Mein Ziel ist, dass ich selber weniger denke, sodass Gott mehr übernehmen kann. Hoi, sieh mit den Augen des Geistes, sieh mit den Augen des Herzens, sieh mit den Augen der Liebe, sieh mit den Augen des Vaters. Hm. Ach, hier über Livestream. Ich hoffe mal, wir haben euch nicht verloren bis jetzt. Halleluja. Glory. Wie hat Paulus gesagt, ich bin den Menschen und den Engeln ein Schauspiel geworden oder so ähnlich. Ich muss nochmal nachschlagen, aber so ähnlich. Auf jeden Fall ist er ein Schauspiel geworden. Ja. Das ist interessant. Ja. Der große Theologe Paulus. Halleluja. Preist den Herrn. Ein Schauspiel. Schon stark, ja. Preist den Herrn. Und wir machen uns manchmal so viel Gedanken, was Leute von uns denken könnten. Ne? Was die Welt denkt, was irgendwelche religiösen Autoritäten denken, was die Pharisäer denken und die Sadduzäer und die Nabatäer und die, keine Ahnung, wie sie alle heißen.